Nachschrift. Ich hatte diesen Brief schon versiegelt, als ein Gedanke meine Seele in neuen Schrecken versetzte. Sollte durch irgendeinen Zufall dieser Brief erst morgen früh in deine Hände kommen, dann richte morgen Abend meinen Auftrag aus und erwarte den Mann um Mitternacht. Möglicherweise wird es aber dann schon zu spät sein. Sollte morgen die Nacht ohne irgendetwas Besonderes vorübergehen, dann weißt du, dass du Henry Jekyll nie wiedersehen wirst. Als ich den Brief gelesen hatte, kam ich zu der festen Überzeugung, dass mein Kollege wahnsinnig geworden sei. Bis ich jedoch davon positive Beweise erlangt hatte, fühlte ich mich verpflichtet, seinem Gesuch nachzukommen. Je weniger ich den wüsten Unsinn verstand, desto weniger war ich in der Lage, mir von der wirklichen Wichtigkeit dessen, was er geschrieben, einen Begriff zu machen. Aber eine Bitte, in solche Worte gekleidet, konnte ich nicht ohne schwere Verantwortlichkeit abweisen. Ich nahm mir sofort eine Droschke und fuhr nach Jekylls Haus. Poole hatte mit derselben Post, wie ich, einen rekommandierten Brief erhalten und hatte einen Schlosser und einen Tischler holen lassen. Nach nicht geringer Mühe gelang es, die schwere eichene Tür und das feste Schloss zu öffnen. Der Schrank, mit E bezeichnet, stand offen. Ich nahm die Schublade, ließ sie sorgfältig in ein Leinentuch einpacken und fuhr nach Hause. Dort angekommen, untersuchte ich den Inhalt. Er bestand aus einem weißen Pulver, das in mehrere, ziemlich gleichmäßige Dosen verteilt war. Ohne nähere chemische Untersuchung erschien mir dasselbe als ein harmloses, kristallenes Salz. Die Phiole war über die Hälfte mit einer blutroten Flüssigkeit angefüllt, die von scharfem Geruch war und unbedingt Phosphor und irgendein flüchtiges, ätherisches Präparat enthielt. In dem Buch fand sich eine lange Reihe von Daten, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckten. Das letzte war vor ungefähr einem Jahr eingetragen. Bisweilen war dem Datum eine kurze Bemerkung zugefügt, selten mehr als ein Wort. Das Wort »doppelt« kam 6-mal unter den Notizen vor. Einmal, ziemlich zu Anfang der Liste, stand in größerer Schrift und mit mehreren Ausrufungszeichen »vollständig misslungen«. Ich muss gestehen, meine Neugierde war nicht wenig erregt. Ich hatte also ein Fläschchen mit einer roten Flüssigkeit, verschiedene kleine Pakete mit einem weißen Salz und ein Notizbuch mit einer langen Liste von Versuchen, die, wie dies bei Jekyll häufig der Fall gewesen, zu keinem praktischen Resultat geführt hatten. Was konnten diese scheinbar harmlosen Gegenstände mit der Ehre, mit dem Leben meines fantastischen Kollegen zu tun haben? Wenn sein Bote zu mir kommen konnte, warum konnte er nicht ebenso gut irgendwo anders hingehen? Und warum kam er um Mitternacht und im Geheimen? Je mehr ich über alles nachdachte, desto mehr kam ich zu der Überzeugung, dass ich es mit einem Geisteskranken zu tun hätte. Um 11 Uhr schickte ich meine Diener zu Bett, lud einen Revolver, um auf alle Fälle vorbereitet zu sein, und erwartete meinen Besuch. Es hatte kaum Mitternacht geschlagen, als ich ein leises Klopfen an der Haustür vernahm. Ich öffnete und sah einen kleinen, breitschultrigen Mann, der sich gegen einen Pfeiler des Eingangs lehnte, als wollte er sich verbergen. »Kommen Sie von Dr. Jekyll?« fragte ich. Er antwortete mit einer kurzen, nervösen Bewegung des Kopfes. Ich bat ihn einzutreten. Er sah sich scheu in dem dunklen Square um. Man hörte in geringer Entfernung den festen, regelmäßigen Schritt eines Constables. Es schien mir, als ob der Fremde sich ganz besonders beeilte, in das Haus zu schlüpfen. Ich muss gestehen, er machte einen unangenehmen Eindruck auf mich, und während ich ihm in mein hell erleuchtetes Arbeitszimmer folgte, hielt ich den Griff meines Revolvers in meiner Hand. Hier erst konnte ich mir meinen Gast ansehen. Er war mir ganz fremd. Ich war sicher, dass ich ihn nie vorher gesehen hatte. Er war klein gebaut, wie ich schon gesagt habe. Was mir sofort auffiel, war der grauenerregende Ausdruck seines Gesichts, in dem sich außergewöhnlich nervöse Tätigkeit mit unverkennbarer körperlicher Schwäche und Abspannung ausdrückten. Es war aber außerdem noch etwas Unnatürliches in seiner Erscheinung, das ich mir nicht erklären konnte, das mich aber mit Abscheu und Furcht erfüllte.